war kaum aus dem Krankenhaus raus, hat man mir mitten in Hannover mein Auto zu Club gefahren. Ich war Linksabbieger, mir ist mal in meine Fahrerseite so gewaltig reingebrummt, in der Hoffnung, wahrscheinlich ist passiert was. Aber ich hatte nur einen fürchterlichen Schock und mein Auto war total schaden. Man wollte Sie damit vielleicht verletzen oder töten? Ja, mit Sicherheit. Und als die letzte Geofonkette gesetzt wurde, hat es einen riesen Knall gegeben und 9 meiner Kollegen waren nur noch ein Haufen Asche. Und 9 meiner Kollegen waren nur noch ein Haufen Asche. Es ist ein Polizist. Ein Polizist ist das? Ein Polizist ist das. Der Sie mehrmals angefahren hat? Ja. Und der Polizist ist heute so Mitte 50. Mhm. Also schätzungsweise. Ist es sicher, dass es ein Polizist ist? Ja, es ist sicher, dass es ein Polizist ist. Sie hat mir dann gedroht, wenn ich hier die Tür nicht aufmache, ja, dann würde sie mir diesen Knüppel übers Kreuz ziehen. Dann 1995 bin ich abends von Arbeit gekommen und da wurde mir ganz plötzlich irgendwas Dunkles von hinten über den Kopf gezogen und man drehte mir meine Arme nach hinten und hat mich in ein Auto, in einen Kofferraum geschmissen. Und ist mit mir dann etliche Kilometer auch gefahren. So, und als man mich dann rausgelassen hat auf einem Parkplatz, waren wir bereits in Polen. Da waren nämlich dann nachher noch schon welche dabei, die hatten Knarren und Knüppel und alles Mögliche. Damit waren die bewaffnet. Wenn ich es nicht mache, würde man mich als leichtes Mädchen in Polen verscheuern. Und daraufhin bin ich zum Schein darauf eingegangen, sodass man mich dann wieder ins Auto geladen hat und auf freier Landstraße in Polen rausgeschmissen hat aus dem Auto. Und weil er ja sowieso wahrscheinlich auch noch bedeutend mehr wusste als wir von dieser ganzen Bande, hat man ihn also dann, das war 1999, im Dezember 99, hat man ihn umgebracht. Er stand auf einem LKW, wo man Altautos, also einen Kran, wo man also mit dem Kran Autos quasi aufnimmt und auf dem LKW schmeißt. Ja, und da ist dann nachher, also an der Fahrerbühne vorne ist so ein Schutzschalter eigentlich, dass sich dieser Kran nicht drehen kann, wenn es nicht sein soll, dass man in Ruhe Autos anhängen kann. Und diesen Kran, diesen Knopf, den hat irgendjemand gedrückt, sodass der Kran ihm quasi den Kopf abrasiert hat. Und daraufhin sind gleich 8 Polizisten. Der eine hat mich geschubst, dass ich also fürchterlich gefallen bin. Und ich habe MS. Ich habe noch gesagt, lassen Sie mich in Ruhe. Ich habe MS, das tut weh. Das interessiert uns nicht. Daraufhin hat man mich also mit 8 Polizisten auch in Handschellen gepackt. Hat mich also da noch mit einem Gummiknüppel bearbeitet. Wie mit dem Gummiknüppel bearbeitet? Erzählen Sie mal. Ja, wie denn? Was denn? Indem man mir diesen Gummiknüppel über den Rücken gezogen hat. Einmal, zweimal oder was? 3 bis 4 Mal. Ja. Immer wieder drüber geknallt. Hat mir auch den Gummiknüppel über meine Beine geschlagen. Also im Kniebereich, Oberschenkelbereich, da hatte ich nachher lauter große blaue und rote Flecken, was eher so ganz schlecht geheilt ist. Und habe... Dann aber ist es mir dabei gelungen, indem ich aufgesprungen bin und habe also mit flachen Füßen, dem einen Polizisten quasi in die Weichteile getreten. Dass man eben wirklich mit mehreren Polizisten und mit Tierschützern auch zu ihm in die Räumlichkeiten gekommen ist, um an seine Mopshündin zu kommen. und weil er seine Mopshündin nicht hergeben wollte, hat man ihm eine geladene Knarre an die Stirn gehalten. So nach dem Motto, wenn er die nicht rausgibt, dann würde man ihm abknallen. Er wäre ja sowieso nichts mehr wert, er würde ja im Rollstuhl sitzen. Ein nächstes Mal hat man uns die Türen aufgebrochen, da hat man Brandsatz vorne im Treppenhaus drin. Was natürlich auch wieder die ganze Bude also verräuchert hatte. Die Richterin hat nach dem Erörterungstermin, nachdem ich dann also auch schon alles nachdem der Beschluss gekommen war, nachdem ich nach Lüneburg alles geschickt hatte, hat sie die Zeugen angerufen und hat die bedroht, wenn sie nicht ihre Aussage bzw. ihren Schriftverkehr, was sie ihr schriftlich zugegeben hatten, nicht zurückziehen würden, dann würden sie auch Maßnahmen bei denen durchführen, und würde dafür sorgen, dass sie auch eines Tages keine Tiere mehr halten dürfen. So hat die Richterin dann die Zeugen bedroht, die zu ihren Gunsten aussagen sollten. Ja. Jetzt bin ich bereit. Ja. Sie hatten gesagt, es hat vor vielen Jahren nur angefangen mit Spionage. Was war da gewesen? Ja, und zwar, es hat eigentlich damit angefangen, ich war von einer Firma aus dem Ausland und hatte da beobachtet mit Kollegen zusammen, dass mehrere Leute, Tiere eingefangen haben und dann so ganz komische weiße Tüten in doppelschaligen Holzkisten gepackt haben. Und dann war erstmal kurze Zeit Ruhe, dann habe ich meinen Bruder durch Zufall zu ehemaligen Klassenkameraden gefahren und da standen auf dem Hof hinten bei den Nachbarn die gleichen Holzkisten, dass ich dann nachher ganz dumme Frage gestellt habe, was denn das wäre. Und da haben mir dann nachher diese jungen Leute gesagt, da wohnt eine Assistenztierärztin und die bringt immer Tiere, die sie auswildert, ins Ausland. Aber da laufen ganz komische Typen rum. Mhm. Und da habe ich dann so ein bisschen nachgehakt und dann kamen diese komischen Typen auch und haben mich auch erkannt, besagt, haben mich erkannt, dass ich damals im Ausland die auch schon mal gesehen habe. Ja. Und am nächsten Tag bin ich mit meinem eigenen Terrier spazieren gegangen, da hat man mich beobachtet, mit dem Fernglas. Und da habe ich dann gesagt, also halt, stopp, das meldest du schon mal deiner Firma, nicht dass nachher heißt, du bist da irgendwo mit drinne, wenn da irgendwas ist. Wer hat Sie mit dem Fernglas beobachtet? Und zwar, das war ein großer Mann, der war ungefähr zwei Meter, so knappe zwei Meter groß, war damals also so Mitte 20, hatte grundsätzlich, wenn man ihn irgendwo gesehen hat, einen langen schwarzen Ledermantel an und eine dicke schwarze Sonnenbrille mit Hut. Während der Zeit, wo er mich beobachtet hat, war einmal mein Großvater, der damals noch in Chemnitz wohnte, ganz spurlos verschwunden und ist erst nach Jahren wieder aufgetaucht und mit ihm ein angeblicher Cousin, der sich nachher herauskristallisiert hat, dass der drüben in der DDR Stasi war. Und mich hat man jedes Mal, hat dieser Mann mit dem schwarzen Ledermantel beobachtet, immer wieder, auch vor unserer Bürotür, immer wieder beobachtet. Eines Tages kam ich mit einer Rolle Zeichnung aus der Bürotür. Ich wurde mit dem Motorrad mitten auf dem Fußweg über den Haufen gefahren, dass ich lange Zeit im Krankenhaus gelegen habe. Ich war kaum aus dem Krankenhaus raus, hat man mir mitten in Hannover mein Auto zu Krypt gefahren. Was war passiert mit dem Auto? Hat man mir also wirklich kaputt gefahren. Wie? Ich war Linksabbieger, mir ist man in meine Fahrerseite so gewaltig reingebrummt, in der Hoffnung, wahrscheinlich ist passiert was. aber ich hatte nur einen fürchterlichen Schock und mein Auto war total schaden. Man wollte sie damit vielleicht verletzen oder töten? Ja, mit Sicherheit. Dann war der nächste Schritt. Ich hatte also mehrere große Aktenordner in mein Auto geladen abends, war nach Hause gefahren, weil ich nächsten Tag zum Auftraggeber musste, habe mein Auto vorsichtshalber auch in die Garage gefahren, habe aber, was niemand mitgekriegt hat, diese Aktenordner genommen, habe die ins Haus gepackt, was mein Glück war. Denn in der Nacht hat mein Garage aufgebrochen, mir mein Auto aufgebrochen und mein Auto so dermaßen verwüstet, dass man sagen konnte, also da war einer wütend, dass er nichts gefunden hat. Ein paar Tage später rief man ständig an bei mir auf Arbeit, beziehungsweise bei meinen Chefs, bei Sekretären und so weiter, und bei uns zu Hause mitten in der Nacht, und hat sich als militärischer Abschirmdienst ausgegeben. Als was genau? Als militärischer Abschirmdienst. Militärischer Abschirmdienst? Ja. Also, als es dann nachher wirklich so weit unsere Hand genommen hat, dass er mitten in der Nacht mich nachts mehrmals rausgerufen hat, also aus dem Bett geholt hat per Telefon und sich immer wieder so ausgegeben hat, habe ich das auch meinen Arbeitgeber gemeldet. Daraufhin tauchte dieser Mann mit dem schwarzen Ledermantel ganz plötzlich bei uns in der Firma auf und hat sich, da wären mehrere Kollegen dabei, und der wurde mir dann allerdings von meinem Chef vorgestellt als langjähriger Mitarbeiter. Und als der mich gesehen hat, der mit dem Langmantel, war schlagartig vorbei, denn ich bin dann also sofort anschließend zur Kripo gefahren und habe das gemeldet. Und daraufhin hat man mich erstmal, man kann sagen, ungefähr ein halbes Jahr in Ruhe gelassen. Dann war ich von der Firma aus, also wieder draußen im Gelände. Das war 1982 dann. Und zwar war ich da im Ausland, unten in Uganda. Und da kam plötzlich der mit dem schwarzen Ledermantel, eine Dame, die sich jetzt im Nachhinein als Veterinärtierärztin herausgestellt hat. Und noch eine weitere Tierschützerin, die also mir auch bekannt ist, die tauchten dann da ganz plötzlich, Ende März 1982 in Uganda auf. Und dann, wir hatten also unsere Geophonketten, das sind also Ketten, die gelegt werden, um das Erdreich zu messen, schon fix und fertig gelegt. Die waren also mit Sprengstoff schon geladen. Mit was geladen? Mit Sprengstoff. Sprengstoff. Das wird mit Sprengstoff gemacht, dass also die ins Erdreich geschossen werden, diese Geophonketten. Mhm. Und dann aber über einen Messwagen getragen werden und Aufzeichnungen gemacht werden. Und diese Messwagentür, die war fest verschlossen. Grundsätzlich, dass da keiner reinkommt, weil das Messwagen meist ein Stückchen wegsteht. Aus Sicherheitsgründen, weil man ja auch, wenn dieser Sprengstoff dann gezündet wird, man ja auch aus der Reichweite gehen muss, damit nicht alles in die Luft fliegt. Und als die letzte Geophonkette gesetzt wurde, hat es einen riesen Knall gegeben und 9 meiner Kollegen waren nur noch ein Haufen Asche. Also man hat ihre Leute umgebracht? Ja. Jetzt erzählen Sie das nochmal. Wo waren denn die 9 Leute? In Uganda. Aber in einem Auto oder wo waren die? Nein, auf dem freien Gelände. Wir standen also alle ganz dicht beieinander. Ich war auch ziemlich schwer verletzt. Ich habe heute noch meine Narben und meine ganzen Wunden davon, die nicht geheilt sind, weil ich also auch Sprengkörperreste und alles Mögliche in den Gelenken drin habe. Und die wurden also dann, also wirklich 9 Stück haben es nicht überlebt. Und dann eben noch so ein paar Tagelöhner aus Uganda, die es auch nicht überlebt haben. Also man hat dort etwas in den Boden sprengen müssen mit diesen Geräten? Ja, und zwar für Messungen. Da werden also alle paar Zentimeter werden solche Plastikkörper, die mit Sprengstoff geladen werden, in die Erde gesprengt. Einmal, damit der Schall nach unten gedrückt wird. Mhm. Und dann wird ein paar Zentimeter weg nochmal ein Geophon-Ding gesteckt, um quasi die Schallwellen aufzunehmen, um sie dann auf Papier bringen zu können. Mhm. Also eine komplizierte Technik. Ja, mit Kabel und allen möglichen, das ist eine richtig komplizierte Technik. Und irgendwie kam es dann, dass die Personen und Sie alle in dem Bereich dieser Sprengladungen waren. Und wenn wenn diese mutmaßlichen Drogendealer Glück gehabt hätten, dann wären sie alle tot gewesen. Ja, aber die waren schnell genug. Denn die Besetzwagentür, die war aufgebrochen und alles. Also die waren eindeutig da drin und haben von da drinnen gezündet. Was sonst eigentlich nur der Sprengstoff in den nur darf. Jemand hat die Wagentür aufgebrochen? Ja, die Wagentür war aufgebrochen. Und hat dann jemand absichtlich zu früh gezündet? Ja. Dann war es ein Mordversuch. So. Aber nicht nur ein Versuch. Ja, es sind also von meinen Kollegen waren 9 Stück, also wirklich, die waren tot. Wir haben mit 3 Stück überlebt. Und 2 sind jetzt einer sitzt noch im Rollstuhl. Ich habe also, wie gesagt, meine Verletzung heute noch davon. Und ein weiterer, der ist dann im Laufe der Jahre an den Folgen dieser Verletzung gestorben. So, aber das ging dann also auch noch, das war also 1982. Dann war erstmal wieder ganz kurze Zeit Ruhe. Und dann ging das quasi wieder los, dass man uns von Seiten der DDR wieder belästigt hat. Indem also immer wieder dieser Mann mit dem schwarzen Mantel irgendwo auftauchte und also auf uns losgegangen ist mit Autounfällen und ähnlichen Sachen. Hat der schwarze Mann oder der Mann mit dem schwarzen Mantel erneut Sie im Straßenverkehr da zu verletzen versucht? Ja, auch jetzt vor kurzem erst wieder. Wissen Sie, wo der wohnt? Wo er wohnt, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er also im Bereich Alfeld arbeitet. Es ist ein Polizist. Ein Polizist ist das? Ein Polizist ist das. Der Sie mehrmals angefahren hat? Ja. Und der Polizist, der ist heute so Mitte 50. Mhm. Also schätzungsweise. Ist es sicher, dass es ein Polizist ist? Ja, ist es sicher, dass es ein Polizist ist. Und wie ging es dann weiter mit der DDR und diesen Zusammenhängen? Warten Sie mal, erstmal 1985 ist es dann also nochmal, also hier innerhalb von Deutschland, also zu einem Unfall gekommen, aber da hat es keine Toten, da hat es nur schwere, also da hat es nur Verletzte gegeben, wo man eben auch solche Sprengkörper losgelassen hat. Dann war erstmal einige Jahre bis 1987 war dann Ruhe. Und dann sind wir damals von Hannover weggezogen in den Bereich der Heide. Und da tauchte plötzlich bei uns zu Hause eine Veterinärtierärztin auf, die also bei uns da ziemlich rumgewirbelt hat. Ihr passte dies nicht, ihr passte das nicht. Sie ist ewig bei uns also über den Zaun geklettert, ist also an die Kaninchen gegangen, ist an die Hühner gegangen. Eines Tages, also als ich nach Hause kam, saß ihr sogar einer von unseren Hähnen auf dem Kopf und hat ihr ziemlich die Stirn zerschlagen. Also, aber das hat sie überhaupt nicht interessiert. Dann ging das dann damals, dass gerade die RHD losging, wo also jedem Kaninchenzüchter eigentlich abgeraten wurde, irgendjemanden in seinen Stall zu lassen. Sie interessierte es nicht. Sie hat unseren Angora-Stall aufgebrochen, dass nachher unsere ganzen Kaninchen umgekippt sind. Sie hatte also immer recht, egal ob man zur Polizei gegangen ist oder irgendwas. Sie kriegte in allen Arten recht. Egal was war. Dann sind wir damals aus der Heide weggezogen, glaubten jetzt endlich vor ihr Ruhe zu haben, Pustekuchen. Wir haben da vielleicht eine Woche gewohnt, kam sie wieder an und randalierte bei unserem einen Mithausbewohner rum und wollte an den seine Kaninchen und wollte es nicht wahrhaben, dass man als Mann mittags um 2 nicht zu Hause ist. Und wollte da sogar, dass ich ihr den Schlüssel gebe, damit sie also in seine Wohnung kann, um dort nach Bericht gucken zu können. Und klopfte dann an seine Fenster rum, hat sogar einen Stock genommen, hat an den Fenstern rumgeklopft und hat mir auch gedroht, wenn ich ihr nicht die Türen aufmache, dann würde ich auch diesen Knüppel von ihr über den Rücken geknallt kriegen, wo ich ihr gesagt habe, dann sollte sie zum Hauswirt gehen, der hätte vielleicht noch Nachschlüsse, dass er einen kriegen könnte. Nochmal deutlich langsam, was war da gewesen? Sie wollte mir, also sie hat mir dann gedroht, wenn ich hier die Tür nicht aufmache, ja, dann würde sie mir diesen Knüppel übers Kreuz ziehen. Wer wem? Sie würde dem? Ja, sie würde mir. Sie Ihnen? Ja. Mhm. Wo ich ihr gesagt habe, ich kann Ihnen nicht die Haustür aufmachen, ich kann Ihnen nicht die Wohnungstür aufmachen, Sie haben da vor allen Dingen gar nichts drüber zu suchen. Ich habe keinen Schlüssel. Wenn Sie wollen, dass die Tür aufgemacht wird, gehen Sie zum Hauswirt. Der hat vielleicht noch einen Nachschlüssel. Ja. Das hätte sie nicht nötig, ich müsste ihr die Tür aufmachen. Wo ich dann gesagt habe, also sehen Sie zu, dass Sie Land gewinnen. Mhm. Die Polizei ist gekommen, hat nur geguckt, ist unverrichteter Dinge wieder gegangen. Die haben also die Augen auch zugemacht. Ja. Dann sind wir von dort oben weggezogen, sind in den Bereich von Hameln gezogen. Wir haben dort kaum gewohnt, tauchte sie auch dort auf und traktierte uns. Aber mit ihr tauchten dann auch so einige andere schräge, noch schräge Vögel mit auf. Unter anderem wirklich auch dieser Mann mit dem schwarzen Mantel wieder. Es tauchte eine ganze komplette, was sich also rauskristallisiert hat, regelrechte Verbrecherbande aus Hassenbeck auf. Und noch so einige, unter anderem auch einer, mit dem mein Mann angeblich früher mal zur Schule gegangen ist. Und die kamen dann also auch zu uns in den Stall rein und guckten hier und guckten da und machten blöde Sprüche. Und eines Tages waren wir also im Schweinestall, wollten den Schweinen Überreste vom Kaninchenschlachten gerade geben. Und da kamen die auch wieder in unseren Stall. Und meinten dann, oh, Schweine fressen sowas? Und da hat mein Mann einen blöden Spruch losgelassen. Könnt ihr ja mal probieren, die fressen euch gleich mit. Haben wir einfach so hingeredet, konnten uns nichts dabei denken. Zwei Tage später war einer, der uns bei uns direkt nebenan wohnte, spurlos verschwunden. Was, ich verstehe es nicht mal, was war gewesen? Zwei Tage später war unser einer Nachbar, ja, wo der eine davon, der Neffe war ganz plötzlich verschwunden. Und wir vermuten mal, denn der hatte also den ganzen Stall vor der Schweine, denn der Mann ist bis heute nicht wieder aufgetaucht, dass dieser Mann tatsächlich im Schweinestall umgebracht wurde. Mhm. Das war 1994 ungefähr. Dann 1995 bin ich abends von Arbeit gekommen und da wurde mir ganz plötzlich irgendwas Dunkles von hinten über den Kopf gezogen und man drehte mir meine Arme nach hinten und hat mich in ein Auto, in einen Kofferraum geschmissen. Und ist mit mir dann etliche Kilometer auch gefahren. So, und als man mich dann rausgelassen hat auf einem Parkplatz, waren wir bereits in Polen. In Polen waren dann nachher auch wieder der Mann mit dem schwarzen Mantel, die eine, die sich herauskristallisiert hat als Veterinärtierärztin und noch eine, die sich jetzt erst mit im Zusammenhang mit den Hunden herauskristallisiert hat als eine vom Tierschutz. Die waren dabei und haben mich dann erstmal zu einer Autoschieberbande nach Poznan gefahren und bei dieser Autoschieberbande wollte man mich damals überreden dazu, wenn man mich wieder mitnimmt nach Deutschland, für die quasi bei Leihfirmen Autos, Bagger und ähnliches anzumieten, die dann in der Nacht, wenn ich sie angemietet habe, geklaut werden und nach Polen verschoben werden. Mhm. Zum Schein, weil man mir nämlich gedroht hat, wenn ich nicht drauf eingehe, da waren nämlich dann nachher noch schon welche dabei, die hatten Knarren und Knüppel und alles Mögliche, damit waren die bewaffnet. Wenn ich es nicht mache, würde man mich als leichtes Mädchen in Polen verscheuern. Und daraufhin bin ich zum Schein darauf eingegangen, sodass man mich dann wieder ins Auto geladen hat und auf freier Landstraße in Polen rausgeschmissen hat aus dem Auto. Aber mir vorher warme Kleidung, Portemonnaie alles, was ich also im Grunde genommen bei mir hatte, mir weggenommen hat, sodass ich also nur leichte Kleidung anhatte. Wie ich das gepackt habe, weiß ich nicht. Ich bin jedenfalls dann irgendwann, indem ich durch den Wald, durch die Straßen geirrt bin, bei einer Kirche angekommen, wo ich also auch bei Nacht und Nebel den Pastor noch rausgeklingelt, Klaus gerufen habe und dem mit Händen und Füßen erzählt habe, ob ich nach Deutschland anrufen dürfte. Sodass ich dann meinen Mann angerufen habe, dass der mich dann auch, nachdem er sich dann endlich nach Polen durchgerungen hatte, weil wir zu dem Zeitpunkt also auch kein eigenes Auto hatten, weil er sich erst noch ein Auto leihen musste und noch einen zusehen musste, der zu Hause unsere Tiere versorgt, dass er mich dann also aus Polen geholt hat. Ich war kaum wieder zu Hause, ging die Schikanen schon wieder von vorne los, indem man also bei uns, also bei Nacht und Nebel angerufen hat und ähnliche Sachen. Dann hat man sich andauernd an unsere Tiere vergriffen, man hat uns und unsere Schweine vergiftet, man hat uns unseren Hund getötet, man hat unsere Katzen mutwillig über den Haufen gefahren und ähnliche Sachen. Und dann kam man nachher ganz kleinlaut eines Tages bei uns zu Hause an und hat eigentlich versucht nachzufragen, was wir eigentlich wissen würden. Da tauchte einer auf, also der hat sich nachher als Puffbesitzer aus Bad Pyrmont herauskristallisiert. Als was? Als Puffbesitzer. Der kam also bei uns an, um hinterzubiegen, hinterzubohren, was bei uns denn los wäre, so nach dem Motto, um wahrscheinlich zu erfahren, was wir alles wissen, was ich mitgekriegt habe. Dann war das, dass man uns andere Bekannte, besagt Verwandte, eine weitläufige Verwandte, die wir aber nicht kannten, die aber von meinem Mann, seiner Tante, der Onkel, der kannte diese weitläufige Verwandten, was sich aber dann erst Jahre später herausgestellt hat über den Ehemann von ihr, die tauchte dann nachher mit mehreren Leuten bei uns auf und hat uns dann überredet, an einer Silvesterfeier teilzunehmen in einer Kneipe. Und während dieser Silvesterfeier brannte diese Kneipe ab. Und in der gleichen Nacht brannte auch noch eine weitere Kneipe ab, wo auch von dieser Bande Leute quasi gefeiert haben. Und da kam auch wieder mit den Worten, es brennt, es brennt, es brennt, kam also wieder dieser Mann mit dem schwarzen Mantel und die Veterinärtierärztin runter vom Dachboden. Also war das eindeutig, dass die diesen Brand gelegt hatten. Dann haben wir uns also immer so ein bisschen bedeckt gehalten. Wir haben zwar immer gebeilt, wir haben aber uns bedeckt gehalten, dass wir mit diesen Leuten ja keinen Kontakt kriegen. Und es tauchten dann aber immer wieder jüngere Leute bei uns auf, die mal hier gefragt hatten. Dann waren auch Leute dabei, die uns gewarnt haben und haben gesagt, also lasst euch ja nicht mit denen ein, die machen dies und die machen das. Aber da war ein junger Mann dabei, der hatte eine Autowerkstatt, hat aber gleichzeitig Autoverwertung gemacht. Und von dem hatten wir dann also auch mal ein Auto gekauft, hatten also mit dem also auch recht guten Kontakt. Und eines Tages kommen wir dahin, da tauchten die gleichen komischen Holzkisten wieder auf, die dort auf dem Hof standen. Und dass wir auch gefragt haben, was sollten diese komischen Holzkisten hier? Ich denke, da werden Tiere transportiert. Ja, ich habe die nur gebaut, die sind hier abgestellt. Und der hat uns dann nachher auch noch so einiges nebenbei erzählt gehabt. Was war das? Dass also irgendwie eine Bande wäre. Man hätte ihn also versucht, ihm immer wieder zu zwingen, dass man ihm den Laden dicht machen würde. Und das wäre also auch wieder ein Mann mit einem schwarzen Mantel. Und dann hat man ihm also auch noch einen Tag vorher, hat man ihm vom Veterinäramt her, auch wieder diese Tante vom Veterinäramt, seine ganzen Pferde beschlagnahmt. Und er wäre dagegen angegangen. Und jetzt würde man ihm drohen, wenn er nicht die Schnauze halten würde, dann würde man ihm seinen Laden dicht machen. Die Pferde, die würde er sowieso nicht wiederkriegen. Und die Pferde, die würde man verkaufen. Also er wäre nicht berechtigt, Pferde zu halten und ähnliches. Ja, und weil er dann also wahrscheinlich uns zu viel erzählt hat, wissen wir nicht. Dann also und weil er ja sowieso wahrscheinlich auch noch bedeutend mehr wusste als wir von dieser ganzen Bande, hat man ihn also dann, das war 1999, im Dezember 99, hat man ihn umgebracht. Wie? Ja. Wie? Indem man also, er stand auf einem LKW, wo man, wie soll ich sagen, wo man Altautos an so einem Kran, indem man den, wo man mit dem Kran Autos aufhebt. Mit Magnet? Wo man also mit dem Kran Autos quasi aufnimmt und auf dem LKW schmeißt. Also ein Kran mit Riemen sowas? Ja, und da ist dann nachher, also an der Fahrerbühne vorne ist so ein Schutzschalter eigentlich, dass sich dieser Kran nicht drehen kann, wenn es nicht sein soll, dass man in Ruhe Autos anhängen kann. Und diesen Kran, diesen Knopf, den hat irgendjemand gedrückt, sodass der Kran ihm quasi den Kopf abrasiert hat. Es wurde aber nachher von Seiten der Kripo, obwohl wir haben Bilder davon gesehen, also einer, der sich ein bisschen auskennt mit Technik, der sieht es, dass es eindeutig Mord war. Es wurde aber von Seiten der Kripo eindeutig als Unfall hingestellt. Mhm. Haben Sie doch mal Unterlagen? Weiß ich nicht genau. Vielleicht jemand anderes. Ja, ich weiß nicht, ob seine Witwe davon also noch irgendwelche Unterlagen hat, ja, keine Ahnung. Der Erbauer dieser Holzkästen war also nun ermordet. Bitte? Der Erbauer dieser Holzkästen war also nun ermordet. Ja, jedenfalls der eine Erbauer der Holzkästen. Die Holzkästen wurden also an anderen Stellen, wurden die auch noch gebaut, aber dieser eine, der war dann erstmal schon mal weg vom Fenster. So, aber auf dieser Beerdigung von diesem Mann war damals eine Frau aufgetaucht, die uns also vom Verhalten her also eigentlich irgendwie komisch vorkam. Aber diese Frau, die war jetzt, als sie mir meine Hunde weggeholt haben, als Tierschützerin mit dabei. Mhm. Und hat also dann, also mir auch verschiedene Sachen an den Kopf geknallt, also Sachen, die eigentlich so Leute gar nicht wissen könnten. Zum Beispiel von mir, also ein ehemaliger Arbeitskollege, den seine Frau war Chefin des Veterinäramtes in Hannover. Und die hat mir ganz klipp und klar an den Kopf geklatscht, ich würde meine Hunde und meine anderen Tiere sowieso nicht wiederkriegen. Denn diese bewusste Veterinärtierärztin, die würden schon seit Jahren die Mäuse fressen unter der Erde und die könnte mir sowieso nicht mehr helfen. Mhm. Dann ist es, dass von meinem Mann eine Cousine, wo also bei einem weiteren Cousin auf dem Hof auch diese Holzkisten aufgetaucht sind. Und die hat man 1999 am Ostersonntag ist diese Veterinärtierärztin die hatten wir vorher noch, oben in der Heide wird das Osterfeuer gefeiert, wie in anderen Gegenden der Rummel. Und da hatten wir diese Tierärzte noch gesehen, mit allen möglichen anderen Leuten dabei und mit einem sehr nervösen Hund, der da rumjaulte, rumkläffte und alles Mögliche. Dass sie da feucht fröhlich im Gange war. Und die war dann nachher mit den Leuten in Richtung Auto gegangen. Wir hatten dann nachher also auch, dass wir ja, uns verabschieden wollten, denn die Cousine von meinem Mann, die wollte nachher noch mit anderen Leuten, die sie dort getroffen hatte, wollte die noch weg. Auf alle Fälle war es dann nachher so, dass die Veterinärtierärztin vor uns sogar hergefahren ist, aber auf eine ziemlich weite Strecke. Und dann von meinem Mann die Cousine, die muss hier regelrecht abgepeilt haben, wissen wir nicht. Auf alle Fälle hat sie dann ganz plötzlich diesen nervösen Hund aus Auto rausgelassen, dass der Hund ihr und ihrem Fahrer quasi vors Auto gerannt ist und sie ist dadurch gegen den Baum geknallt. Und die Veterinärtierärztin Gas und weg. Mhm. Und von meinem Mann die Cousine ist dann also mit einem Genickbruch quasi, ist die dann aufgrund dieses getürkten Unfalls gestorben. An dem Tag? Ja, die ist also an der Unfallstelle noch gestorben. An der Unfallstelle? An der Unfallstelle ist sie noch gestorben. Wie ging es weiter? Dann... Sie hatten da auch irgendwann mal Besuch zu Hause mit Polizei und solche Sachen, ne? Ja, ach so, ja klar. Dann ist es also, das war also erst bei uns zu Hause mit Polizei, warten Sie mal, das ist gewesen im November letzten Jahres. Das war so, das was, da kamen die also ganz plötzlich, wie aus heiterem Himmel, kamen die hier an, wir wollten gerade weg. Hier unser Mithausbewohner und ich, weil wir einen Termin hatten. Wir wollten zum Anwalt hin. Da kam die Polizei also mit einem Riesenaufgebot mit 8 Polizisten und Gemeinderat und was da alles angeschossen kam, ohne Durchsuchungsbefehl. Haben uns gegen an die Seite gedrückt, sind und ich hatte also die Hunde teilweise eingesperrt und teilweise waren die auch bei meinem Mann oben, weil wir ihn weg wollten, damit sie also dann nicht rumjaulen und alles, weil ich ihn Welpen hatte zu dem Zeitpunkt. Und da haben die also da drinnen, die haben uns wirklich die ganzen Schubkästen rausgerissen. Alles, was in den Schränken drinnen war, rausgeschmissen. Die haben irgendwas gesucht. Wir wissen bis heute nicht, was sie gesucht haben. Die haben also da einen Sauhaufen hinterlassen, also es war schlimm. Aber genauso schnell, wie die gekommen sind, waren sie auch wieder weg. Mhm. Und von diesem Moment an eigentlich waren wir immer der Meinung, wenn wir das Haus verlassen haben, dass bei uns im Hause jemand drinne war. Und wenn es meinetwegen jetzt war, dass eine Lampe, die vorher aus war, plötzlich an war. Oder es waren Schubkasten halb rausgezogen. Es waren immer so kleine Merkmale, wo man gesagt hat, Mensch, irgendwie jemand war hier drinne. Dann haben wir schwarze, dicke so Karton zwischen die Tür geklemmt, was rausfällt, wenn man die Tür aufmacht. Ja, dieses gelbe Stück, was wir dazwischen geklemmt haben, ist nie wieder aufgetaucht. Also war jemand drinne. Dann eines Tages, da tauchte diese Veterinärtierärztin auch wieder bei uns auf und hat und wollte unbedingt bei uns rein. Aber an dem Tag, da war mein Mann also schon schwer krank, der ist dann in der gleichen Nacht auch noch ins Krankenhaus und lag, weil er eine Krankheit hatte, der sagt, er hat eine Porphyrit, die in dem Moment wieder zum Blühen gekommen ist, wo Eiterblasen sich öffnen, sodass er aufgrund der großen Hitze also sehr leicht bekleidet auch noch darum lag. Ich war gar nicht zu Hause und unser Hausbewohner hat gesagt, also in die Wohnung gehen Sie nicht rein, ich lasse sie da nicht rein. Sie haben da drinnen nichts zu suchen, wenn die Leute nicht zu Hause sind. So, und weil er sie nicht reingelassen hat, wir sind dann nachher nachmittags auch kurz weggefahren und als wir wiedergekommen, und zwar zum Bahnhof einen anderen Bekannten abholen. Als wir wiedergekommen sind, kam uns diese Veterinärtierärztin mit ihrem Privatwagen alleine entgegen. Und als wir nach Hause kamen, war ein weiterer Bekannter da, dem man auch kurz vorher seine gesamten Tiere abtransportiert hatte. Mhm. Und der sagte uns dann nachher, ich habe die erwischt, die war gerade, als ich dazu kam, dabei, bei euch ins Küchenfenster einzusteigen. Und sie war der Meinung, sie wäre vom Amt, sie dürfe das. Dann ist sie also bei uns rein. Mein Mann hat sie dann nachher auch. Der kam nur nicht hoch, weil er eben schwerbehindert ist. Und hat ihr gesagt, sie solle verschwinden. Hat ihr noch ein Lakchen hintergeschmissen. Und daraufhin hat sie zwei Fugenmürdelsäcke, Fliesenkleber im ganzen Hause verteilt, sodass es also so einige Zentimeter hoch, also überall verteilt war. Und hat dann auch Senfwasser dazwischen gekippt, dass das so ein richtiges, schönes Kleister war. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt 5 Monate alte Welpen, die sich natürlich in diesem Schmand auch noch wunderschön gekullert haben. Das war für die noch so ein richtiger, schöner Spielplatz. Ich bin dann nachher nächsten Tag gleich mit den ganzen Zeugen zum Veterinäramt hin und habe sie zur Rede gestellt, was ihr einfallen würde, bei uns da drinnen so eine Schweinerei zu veranstalten. Sie hat steif und fest behauptet, sie war es nicht. Und der Landrat, ich habe dann anschließend auch den Landrat angeschrieben, ich habe gegen sie ein Disziplinarverfahren eingeleitet, ich habe gegen sie Strafanzeige gestellt. Man ist von allen Seiten der Meinung, diese Dame wäre die beste Mitarbeiterin, die sie hätten, die würde sowas nicht machen. Ja. Und daraufhin ist wirklich kaum einmal, also wir können es nicht sagen, aber jedes Mal also hat sich dann irgendwie gezeigt, dass die danach bei uns drinne waren. Was doch das Schlimme dazu war, ich hatte also in dem Moment eine läufige Hündin. Diese läufige Hündin hat man mir freigelassen dabei und sie wurde auch noch gedeckt, was man mir dann nachher also auch noch zu guter Letzt angelastet hat, dass ich also eine Hündin, also die gerade 1,5 Jahre alt war, dass die Welpen gekriegt hat. Ich hätte diese Hündin einsperren müssen, nur wenn ich die einsperre, mir man die vom Veterinäramt ja freilässt, ist am Ende nicht meine Schuld. Und so diese ganzen Zusammenhänge, die hat man nachher im Grunde genommen, alles, was man da zusammengesammelt hat, alle Schikanen, die angeblich nicht wahr sind, es ist ja grundsätzlich nichts wahr, war man dann, also noch eine Woche vorher, nochmal bevor man die Tiere alle abtransportiert hat, nochmal bei uns, diese Veterinärtierärztin wohl bemerkt, wo sie den Papageien von unseren Hausmitbewohner unbedingt haben wollte. Sie hätte einen Käufer dafür. Wo man die Mopshündin von meinem Mann haben wollte. Sie hätte einen Käufer dafür. Und weil wir das alles abgelehnt haben, hat man uns dann nachher noch am 17. Februar tauchte also dann eine andere Veterinärärztin wohl bemerkt bei uns auf. Und hat steif und fest behauptet, sie wäre geschickt worden. Ich wäre also einen Tag vorher mit einem Rüden von mir, der allerdings schon letztes Jahr am 8. Dezember verstorben ist, ich wäre mit diesem Rüden quälend, schlagend durchs Dorf gezogen und der Hund hätte am ganzen Leibe geblutet. Wo ich ihr gesagt habe, das kann gar nicht möglich sein. Der Hund ist tot, von dem Sie reden. Nein! Man hätte sie geschickt, dieser Hund wäre nicht tot, ich sollte ihr diesen Hund zeigen. Wo ich ihr gesagt habe, ich kann Ihnen diesen Hund nicht zeigen. Der Hund, der lebt nicht mehr. Der ist inzwischen seit über 2 Monaten tot. Ja, also wie gesagt, ich habe ihr dann immer wieder gesagt, dieser Hund ist tot. Der kann nicht rumgelaufen sein. Ja. Ich sollte aufhören zu lügen. Ich würde ja sowieso zum Saupack gehören. Nee, ich sollte aufhören zu lügen, also ich würde ja sowieso zu meinem fürchterlichen Saupack gehören. Und sie würden mir also zeigen, wer der Herr im Hause ist. Und so ginge das nicht weiter. Also wir würden sie nicht reinlassen. Und na, jedenfalls, sie beschimpfte uns also von allen Seiten. Und dann kriegte ich quasi am 22. Februar, an dem Tag, wo man uns die ganzen Tiere weggeholt hat, kriegte ich frühmorgens gegen 8 kriegte ich einen Anruf, wo man mir erzählt hat, ich sollte also, weil man mir einen Lehrgang, und zwar einen CAD-Lehrgang, geben wollte vom Amt her, ich sollte zum Amt kommen, wegen diesem CAD-Lehrgang, es hätten sich mehrere gemeldet, wegen Unterschreiben. Ja, ich war natürlich glücklich, ich war happy, hab mich fertig gemacht, bin losgefahren. Und als ich wiederkam, habe ich gedacht, ich traue meinen Augen nicht. Da waren die also wirklich bei uns im Gange. Unseren Mitbewohner im Hause, den hatte man also, da hatte man also unsere Haustür aufgebrochen. Und unser Mitbewohner, der ist ja nun schon über 70, der hatte das gar nicht richtig mitgekriegt, der machte die Haustür wieder zu erstmal. Da machte man von draußen die Tür wieder auf. Damit hat man ihm diese Tür an den Kopf geschlagen. Daraufhin riss er die Haustür auf. So, und dann hat man ihm gleich mit 8 Polizisten, indem man ihm also einen Gummiknüppel über den Kopf gezogen hat, mit 8 Polizisten in Handschellen gelegt und hat ihn vorläufig festgenommen, ohne Vorwarnung, vorläufig festgenommen und hat ihn mit 8 Polizisten in das nebenanliegende Feuerwehrhaus gebracht. Ist dieser Herr jetzt auch bei Ihnen anwesend? Ja, der ist mit anwesend. Kann der das? Der ist zwar nicht direkt neben mir, ja, aber er ist mit anwesend hier. Mhm. Was passierte dann? Ja, und dann so ein rein ins Haus, so wie er das jedenfalls dann gehört hatte. Aber gleich, indem er wahrscheinlich auf die Hunde fürchterlich eingeschlagen hat, man hat sie jedenfalls im ganzen Dorf, wie man mir nachher berichtet hat, hat man die Hunde fürchterlich schreien hören. Die haben erbärmlich gebrüllt, also das dröhnte wohl, muss das ganze Dorf gedröhnt haben. Auf alle Fälle, als ich dann gegen 10:30 muss das gewesen sein, bin ich nach Hause gekommen, wie gesagt. Ich bin aus dem Auto raus, mich hat man also gleich an der Feuerwehr vorne abgefangen. Da hat man gleich an Ort und Stelle das Auto beschlagnahmt. Mit der Begründung, das wird kein Meter mehr bewegt. Dann hat man also im ganzen Auto rumgekramt. Ich weiß nicht, was man da drinnen gesucht hat. Jedenfalls hat man das ganze Auto auf Kopf gestellt, als wenn da irgendwo noch ein Tier oder irgendwas verkrochen wäre. Man hat die Sitzbänke hochgerissen und ähnliche Sachen. Dann bin ich weiter vorgegangen, nur einen Schritt. Da kriegte ich und habe gesehen, dass man mit einer ganz kleinen Öse, wo eigentlich nur ein Kopf von einem Dackel durchpasst, meine riesige, große belgische Schäferhündin in diese Öse mit dem Kopf drängen wollte, wo ich nur gesagt habe, da bricht man da drinnen das Genick. Sie sollten das bleiben lassen. Und da hat man mich angebrüllt, ich sollte die Schnauze halten, ich hätte keine Ahnung, dann würde man ihr halt das Genick brechen. Das wären sowieso nur alte Mistviecher, die hätten sich ja noch nicht mal anfassen lassen. Wenn die da rein stürmen ins Haus, gleich mit dem Knüppel, ist doch klar, dass die Tiere nicht schwanzwedeln, die sich gleich anfassen lassen. Mhm. Und dann? Ja? Und weiter? Und dann wollte ich nach dieser, habe ich nur so leicht nach der Dackelöse, nach dem Stock gegriffen, weil ich den die eigentlich wegnehmen wollte, dass er nicht wirklich noch Genick bricht. Und daraufhin sind gleich 8 Polizisten. Der eine hat mich geschubst, dass ich also fürchterlich gefallen bin. Und ich habe MS, ich habe noch gesagt, lassen Sie mich in Ruhe. Ich habe MS, das tut weh. Das interessiert uns nicht. Daraufhin hat man mich also mit 8 Polizisten auch in Handschellen gepackt, hat mich also da noch mit einem Gummiknüppel bearbeitet. Wie mit dem Gummiknüppel bearbeitet? Erzählen Sie mal. Ja, wie denn? Was denn? Indem man mir diesen Gummiknüppel über den Rücken gezogen hat. Einmal, zweimal oder was? 3 bis 4 Mal. Ja. Immer wieder drüber geknallt, hat mir auch den Gummiknüppel über meine Beine geschlagen. Also im Kniebereich, Oberschenkelbereich, da hatte ich nachher lauter große blaue und rote Flecken, was er so ganz schlecht geheilt ist. Und habe, dann aber ist es mir dabei gelungen, indem ich aufgesprungen bin und habe also mit beiden Füßen, mit flachen Füßen, dem einen Polizisten quasi in die Weichteile getreten. Und danach hat man mich erstmal in Ruhe gelassen. Dann hat man mich zwar noch gepackt und hat mich also ebenfalls festgenommen und in Gewahrsam, also in die Feuerwehr nebenan, abtransportiert. So, und dann hat man also im Hause sein komplettes Unwesen wirklich getrieben. Man hat also die ganzen Tiere qualvoll da rausgeholt. Man hat also man hat Wassernäpfe, man hat Futter verteilt, man hat also sämtliche Papiere aus den Tränken geholt. Man hat also das ganze Haus verwüstet. Ja. Was nun noch dann nachher auch noch, das hat mir aber mein Mann nur erzählt, das habe ich eben auch nicht persönlich, dass man eben wirklich mit mehreren Polizisten und mit Tierschützern auch zu ihm in die Räumlichkeiten gekommen ist, um an seine Mopshündin zu kommen. Und weil er seine Mopshündin nicht hergeben wollte, hat man ihm eine geladene Knarre an die Stirn gehalten. so nach dem Motto, wenn er die nicht rausgibt, dann würde man ihm abknallen. Er wäre ja sowieso nichts mehr wert, er würde ja im Rollstuhl sitzen. Ist das der Herr, der bei Ihnen anwesend ist? Nein, das ist mein Mann, der ist zu Hause, der kann also gar nicht irgendwie raus. Ach so. Denn also der ist also seit dem Tag, ist er noch fertiger, als hier vorher fertig war. Also der statt teilweise jetzt nur noch die Wände an. Wer war derjenige, der die Pistole in der Hand hielt? Das war auch wieder der Polizist, wo ich sage, das ist der mit dem schwarzen Mantel gewesen. Ach so. Und der taucht eigenartigerweise auch in den gesamten Unterlagen nicht mit Namen auf. Die anderen sind alle in den Unterlagen mit Namen aufgeführt. Und dieser Polizist nicht. Haben Sie ein Foto von dem Mann? Ja, habe ich. Und zwar, ich habe also zumindest selber kein Foto, was ich selber gemacht habe, sondern eins, was durch die Zeitung gegangen ist. Mhm. Und da ist der Mann drauf zu sehen? Da ist der Mann mit drauf. Den haben also auch einige aus unserem Bekanntenkreis haben diesen Mann erkannt. Ja. Dass die gesagt haben, das ist doch der und der. Und was passiert dann noch alles? Als dann nachher dieser Tag beendet war, war dann gleich der nächste Tag. Tauchte plötzlich eine Tierärztin bei uns auf und beschimpfte es uns ganz fürchterlich. Wir wären Chaoten und es ist gut, dass wir uns die Tiere weggeholt hätte. Und jedenfalls, die wusste also alles Mögliche, was also nicht zur Sache tat. Den übernächsten Tag sind hier wieder unser Hausbewohner und ich in Frieden gewesen und noch mit diesem anderen Bekannten, dem man auch seine Tiere weggeholt hatte, in Frieden, da kommt plötzlich ein Auto angefahren, ein BMW, ein dunkler BMW, wo das Autokennzeichen abgeklebt war und da drinnen Leute saßen mit einer schwarzen Mütze drüber. Die sind uns regelrecht in die Knochen gefahren. Wir mussten gerade noch beiseite springen und da brüllten die aus dem Auto raus. Wir sollten die Schnauze halten. Wir wären doch sowieso nur asoziales Volk. Sie hätten den längeren Arm. Wir konnten natürlich diese Leute nicht erkennen. Wir waren so perplex. Ich bin auch ins Rosenbeet gefallen in dem Moment, also dass wir sie nicht erkennen konnten. Daraufhin waren nach ein paar Tagen wieder, hatten wir wieder den Eindruck, dass bei uns jemand drinne war. Denn es stank im ganzen Hause nach Rauch. Dass wir uns nicht erklären konnten, wo der Rauch herkam. Mhm. Paar Tage später war unsere Haustür regelrecht aufgebrochen und hatte man unsere fast neue Vertäfelung eingeschlagen. Und zwar wahrscheinlich aus dem Grunde, wir haben nachher nämlich einen Kabelbrand unter der Vertäfelung, einen Kabelbrand gehabt, sodass wir also ein paar Tage danach auch ohne Strom gesessen haben, bis das eben repariert war. Das nächste war es, dass man uns mit Gummiknüppeln, wir haben aufgrund der Wärmemaßnahmen, weil das alles Fachwerk ist, Styroporwände von innen, die dann also nur über mit Rigips zugemacht wurden und übertapeziert bzw. übergepinselt sind. Dass man uns lauter Löcher in diese Styroporwände reingeschlagen hat. Ein nächstes Mal hat man uns die Türen aufgebrochen, da hat man Brandsatz vorne im Treppenhaus drin. Was natürlich auch wieder die ganze Bude also verräuchert hatte. Mhm. Dann, das ist jetzt, wie lange ist das her? 3 Wochen. Hat man uns also ziemlich große, man kann sagen, also 8 cm Durchmesser ungefähr, in den Fußböden des Flures 2 Löcher reingebohrt, durch die Fliesen durch, durch die Flurfliesen. Das natürlich jetzt, weil das nur teilweise unterkellert ist, natürlich durch diese kaputten Flurfliesen, also nun auch noch die Nager und alles Mögliche hochkommen. Dass wir also jetzt uns im Moment vor Ungeziefer nicht retten können. Mhm. Was ich nur noch als ich dann also, nachdem das jetzt mit den Hunden am Anfang war, habe ich ja dann nachher auch erst den Richter angeschrieben. der den Beschluss gemacht hatte, dass die eben hier einziehen dürfen. Bei mir zu Hause. Denn die haben ja bei mir sogar Tiere getötet, die gar nicht mir gehörten, beziehungsweise Tiere, die von meinen Welpen bereits verkauft waren. Mhm. Ich musste also den Leuten sogar ihre Tiere noch ersetzen. Beziehungsweise ich hatte schon Welpen verkauft gehabt, wo ich Anzahlungen gekriegt hatte, die aber das Alter noch nicht hatten. Ich musste diesen Leuten quasi die Anzahlung für ihren nicht gekriegten Hund zurückzahlen. Auf alle Fälle war der Richter der Meinung, das wäre alles rechtens. Dann kriegten wir, wie lange später, 4 Wochen später vielleicht, kriegten wir vom Veterinäramt eine sogenannte Anordnung. Diese Anordnung, da sollten wir erstens, da stand also alles Mögliche drin, was angeblich gewesen ist, wie die Tiere angeblich ausgesehen haben. Also Sachen, wo man sich also nur am Kopf fassen konnte, unter anderem auch mit dem Tier, was da schon im Dezember getötet wurde, dass die das einschläfern mussten angeblich. Nicht mehr laufen konnte. Es jedenfalls standen da haarsträubende Sachen drin, also man schlägt nur die Hände über den Kopf. Gegen diese Anordnung, weil wir dann in dem Moment gleich 10.000 Euro zahlen sollten an Strafe, bin ich natürlich gegen angegangen. Übers Verwaltungsgericht Hannover. Dann ist es zum Erörterungstermin gekommen. Da hat mich diese Richterin im Gerichtssaal ganz frech ausgelacht. Und war der Meinung, also die Hundehalter und die Katzenhalter, die Tierhalter, die würden sowieso alles spinnen. Das wäre also sowieso nie rechtens, was sie erzählen würden. Die würden alle Mist erzählen. Sie wüsste, was da los wäre und sie hätte recht. Und jedenfalls kam dann nachher auch von ihr der Beschluss, dass sie ins Veterinäramt recht hatte. Dann bin ich also, habe ich also weiter, dass ich also nach Lüneburg gegangen bin. Das dauerte keine 14 Tage, war von Lüneburg ein Beschluss zurück, dass sie ihm recht hatten. Aber in der Übergangszeit ist es noch gewesen, dass die Richterin von Hannover unsere Zeugen angerufen hat und denen angedroht hat, wenn sie nicht ihre Zeugenaussagen zurückziehen und nicht die angebliche Wahrheit so von Seiten des Veterinäramtes angeben, dann würden sie rechtliche Schritte kriegen, dann würde sie dafür sorgen, dass sie auch keine Tiere mehr halten dürften. Und wer sind diese Zeugen? Das ist einmal eine Frau Peters, die wohnt in Greinzen. Und einmal ein Herr Pieper, der wohnt in Ritterode. Ein André Oeschker, der wohnt in Mark-Olbendorf. Ein Klaus Telge, das ist der, den wir damals auf dem Bahnhof abgeholt hatten, aus Bodenwerder. Ein Herr Backes aus Wenzel. Haben Sie zu all diesen Kontakt? Ja. Würden die das bestätigen? Doch. Und die würden also auch bestätigen, wie verrückt ich im Grunde genommen mit meinen Tieren war, dass ich wirklich für meine Tiere gelebt habe. Jetzt sagen Sie mal langsam und ganz klar und deutlich, was war die Richterin? Hat die vielen Zeugen angerufen und sie bedroht per Telefon? Ja. Das jetzt nochmal ganz langsam und laut und deutlich, nicht so laut, aber mit dem Mund näher ans Telefon. Das ist eine ganz wichtige Stelle. Die nochmal bitte erzählen. Die Richterin hat nach dem Erörterungstermin, nachdem ich dann also auch schon alles nachdem der Beschluss gekommen war, nachdem ich nach Lüneburg alles geschickt hatte, hat sie die Zeugen angerufen und hat die bedroht, wenn sie nicht ihre Aussage beziehungsweise ihren Schriftverkehr, was sie ihr schriftlich zugegeben hatten, nicht zurückziehen würden, dann würden sie auch Maßnahmen bei denen durchführen und würde dafür sorgen, dass sie auch eines Tages keine Tiere mehr halten dürfen. So hat die Richterin dann die Zeugen bedroht, die zu ihren Gunsten aussagen sollten? Ja. Und es ist zum Beispiel auch der einen Zeugin passiert, und zwar der Frau Peters, die war in dem Moment gerade, die ist im Moment allerdings noch dabei, weil die ein Haus gekauft haben, was sie am Umbauen sind, hat Damals, sie hat also mal von mir damals einen Welpen als belgischen Schäferhund gekauft, der inzwischen also ungefähr ja, 6 Jahre alt ist und also mit ihren Kindern also gemeinsam spielt. Das ist unter anderem auch die Frau, die also von mir schon einen Welpen noch gekauft hat, den man aufgrund des Veterinäramtes, weil man bei mir eingedrungen ist, wurde der Hund von den Älteren gebissen. Der war aber nachher schon auf dem Weg des Besseren wieder. Den hat man bei mir auch eingeschläfert gehabt. Aber diesen älteren Hund, den hatte sie an einer langen Laufleine, sodass er an dem ganzen Grundstück langlaufen konnte, aus Sicherheitsgründen, weil der Zaun noch nicht dicht war, an einen Baum gebunden, sodass er mit den Kindern trotz alledem in Sicherheit spielen konnte. Und da ist diese bewusste Veterinärtierärztin dort gewesen, wenn sie nicht, sie wäre genauso ein altes Miststück wie ich. Und wenn sie nicht diesen Hund abbinden würde von dem Baum, dann würde sie dafür sorgen, dass sie den Hund loswerden würde. Hat also quasi meine Zeugin gleich nochmal, wurde dann gleich nochmal bedroht. Mhm. Aber diesmal von der Veterinärtierärztin. Und die hat jetzt also die Kinder, die sind inzwischen so weit, wenn das draußen klingelt, weil man ja nun auch den Welpen, den sie gekauft hatten, wo sie schon drauf gefreut hatten, wenn die, wenn es bei denen klingelt, dann fangen die Kinder an zu schreien vor Angst, dass man ihr den Hund, dass er ihnen den Hund wegnimmt. Mhm. Also das eine Kind ist inzwischen, das hat in der Schule, das geht jetzt im ersten Schuljahr, das hat in der Schule so nachgelassen, dass es jetzt inzwischen sogar Nachhilfeunterricht kriegt. Vor Angst. Können Sie mir jetzt mal den Herrn da ans Telefon geben? Der, ja. Der misshandelt wurde. Ja. Peter? Komm mal. Das ist der Journalist. Dem sollst du erzählen, wie man dich behandelt hat, wie man dich misshandelt hat. Mit den 8 Polizisten da, die da die Hausgeburt aufgebrochen haben. Was sie ihm da erzählen können? Nein, du sollst ich hab keine Stimme. Nein, trotzdem, du sollst es ihm nochmal direkt erzählen. Na, dann erzähl ihm das, ich hab keine Stimme. Na, sag ich ihm bin das. Ganz heiser. Sag ihm das. Dann sag ihm das selber. Mach. Ja. Haben Sie es nicht gekriegt? Ja, er ist aber nicht heiser. Hör, Peter, komm mal her. Er sagte, dass sie ihm wenigstens dann mal... Komm her. Hallo? Ja, ich kann Sie gut verstehen. Ach, können wir verstehen? Sehr gut. Ich bin nicht ganz heiser. Nee, das ist schon so in Ordnung. Nee. Also ich bin von oben runtergekommen und also, das war ja auch kalt und sowas und wir haben so eine Scheibe in der Tür drin. Ja. Und die ist aber nicht durchsichtig, die sehen sie nur Schatten. Und davor war eine Pfütze und die habe ich weggewischt und hatte den Schrubber in der Hand. Und dann drückt mit immer hier einer in die Tür und die kriegt genau am Kopf. Da habe ich so mit dem Ellbogen wieder zugedrückt und mit immer floch die Hand offen. Da griffen lauter Arme nach mir. Na, da habe ich den Besen fallen gelassen und habe zugelangt. Und da lag der eine, der hatte aber so eine grüne Jacke an, das ist ein Polizist, den habe ich gar nicht gesehen. Der lag gleich auf der Straße. Ja. Ja. Und dann haben wir uns erst rausgeholt da mit den ganzen 8 Mann, die da rumkochen und alles. Und dann sind sie auch über uns her. Haben uns die Hände nach hinten gebunden, in Handschellen und so was. Und dann haben sie es nach der Feuerwehr gebracht. Ja. Ja. Und das hat dann eine Weile gedauert, bis sie die ganzen Hunde rausgeholt haben und alles. Und dann haben sie uns bei der Feuerwehr wieder rausgeholt, rausgelassen. Und dann bin ich nach oben gegangen. Und habe zu der Ene gesagt, ich muss wirklich erstmal meine Hunde rauslassen, sonst fressen sie auf. Und ich habe Huskies. Und dann bin ich nach oben gegangen, habe meine Huskies rausgelassen, außen. Wir haben da so einen Wagen zu stehen, so einen großen, wie diesen Bauwagen. Und da sind die dann abends drinne. Mhm. Und ich lasse die raus. Und mit immer stehen 3 hinter mir. Eine Ärztin, noch so eine, so eine Kleine oder Schreiberin oder was das war oder sowas. Sagst du, die nehmen wir auch gleich mit. Aber ich mir zu ihr sage, kannst du versuchen. Ja? Klar, lebend kommst du denn hier aber nicht mehr weg. Ja, und dann hat sie erst rumgeknurrt. Na, da muss ich die Polizei holen. Ich sage, die können sie ruhig holen. Ich sage, das interessiert mich ja nicht. Ja, ich habe mir immer mit angelegt, lege ich mir auch weiter mit an. Ja? Und dann kamen die Kleine, So eine kleine, so eine ältere da oben, hat sie gesagt, nee, nee, die lassen wir, die sind in Ordnung, und haben sie die da oben gelassen. Und da sind sie auch nie wieder rangegangen, weil ich gleich von vornherein gesagt habe, die erste, die da war, ich weiß nicht, wie die heißt, die hat sich auch bei uns als erste vorgestellt, die wollte die nämlich auch gleich haben. Und da habe ich zu ihr gesagt, versuchen Sie das, ich kenne keinen Unterschied dabei. Ich sage, du kriegst gleich von mir eine gedrückt und dann ist die Sache für mich erledigt. Also die Hunde haben euch nicht getan, die haben ihre Flehe, die haben ihren Dings, die sind den ganzen Tag draußen. Ich sage, lass die Hunde in Ruhe. Ich sage, ihr habt da bei mir damals, wo ich das erste Haus hatte, habt dort auch versucht und da habe ich euch auch runtergeschmissen. Ja, und die sind nie wiedergekommen. Mhm. Nee. Also das war es. Aber die haben einen Terror bei uns hier gemacht, das hat's ja nicht. Die haben mal einen Aufriss gemacht und vor allen Dingen bedient die Tiere umgegangen sind, das ist nicht schön. Ja? Die haben die gleich mit Knüppel geschlagen und alles mögliche. Also, das kannst du vergessen. Ja? So, das war das eigentlich. Ja, dann ja? Geben Sie mal den Telefonhörer wieder an die Dame. Ja. So, ich bin wieder hier. Ja. Hatten Sie noch was ausgelassen? Bitte? Hatten Sie noch irgendwas ausgelassen in Ihrer Sache? Oder waren Sie schon durch? Ich bin jetzt am Überlegen. Also direkt so von dem Tag, wo die Hunde, wo das war. Ach ja, es war. Ist es so, dass die Ihre Gegner, diese sogenannten Veterinärsärzte oder wer weiß was auch immer, fast alle wohl mit Tieren handeln nebenbei? Ja, also einmal ist es also, die handeln auf alle Fälle mit den Tieren. Denn, ach ja, was ich jetzt noch, ich habe jetzt letzte Woche, habe ich von denen, vom Veterinäramt her, einen Brief gekriegt, wo man mir also mitgeteilt hat, dass man meine Tiere größtenteils verkeuert hat, aber für einen Armutspreis, und zwar also wirklich den belgischen Schäferhund für 100 Euro. Ja, und dann habe ich rein durch Zufall in Alfeld zwei Damen getroffen, mit jungen belgischen Schäferhunden, die ungefähr ein Jahr alt sind. Und die habe ich dann erstmal also vom Weiten beobachtet und habe gesagt, das sind doch meine. So, und dann kamen die Frauen dann nachher auch näher ran. Und dann habe ich einen ganz bestimmten Ton von mir gegeben. Und zwar büt, büt, büt, büt, büt, büt. Und die Hunde, die wurden gleich aufmerksam. Und ich dachte, aha, die kennen diesen Ton. Und habe dann die Leute angesprochen. Und hab denen dann nachher gesagt, oh, wo haben Sie denn die hübschen belgischen Schäferhunde her? Mir ist meiner letztes Jahr gestorben, da ich war so ein bisschen so, naja, geflaxt. Wo haben Sie denn die her? Mir ist meiner letztes Jahr gestorben, ich habe noch keinen wieder, ich hätte gerne wieder einen. Und da kam die Gleichwidersprache raus. Mensch, letztes Jahr, so am Anfang des Jahres, hat es doch hier ganz in der Nähe jede Menge gegeben. Wo ich dann gesagt habe, warum, woher? Ja, die haben sie alle über Einbeck der Villa Wuff beziehungsweise über Krähenwinkel in Hannover verkauft. Wo ich dann nachher noch gesagt habe, naja, was haben sie denn dafür bezahlt? Und dann haben sie mir dann gesagt, ja, also für den Rüden 850 Euro, für die Hündin 1050 Euro, bis 200 Euro für Entwurmen, Impfen und Chippen. Und daraufhin habe ich dann nachher zu den Frauen gesagt, jetzt kann ich mich ja zu erkennen geben, wer ich bin. Sie hat man ganz gewaltig über den Löffel gezogen. Ich bin diejenige, wo die Hunde herkommen. Die Hunde, die sind, also, die waren einmal entwurmt, geimpft und geschippt. Also diese 200 Euro, die waren schon mal für die Katze, die ihr bezahlt habt. Und dann ist die Hündin nur 450 und der Rüde 350 Euro wert. Denn die haben keine Papiere gehabt. Wieso? Wir haben doch Papiere gekriegt. Da meine ich, nein, die hatten keine Papiere. Das sind gefälschte Papiere, die ihr gekriegt habt. Von mir haben die keine Papiere gehabt. Und da fingen die dann nachher gleich an, oh, da gehen wir gegen an. Den gehen wir also an die Gurgel. Und dann meine ich dann nachher, ja, wenn Sie mir Ihre Adresse geben, da kann ich Ihnen sogar die Originalpässe zur Verfügung stellen. Die habe ich zu Hause noch liegen, wo auch die Chipnummern alles drinne sind. Ja, und da sind die nachher mit der Sprache rausgekommen, dass die hier in Hannover sogar wohnen. zwar hier ganz in der Nähe von meiner Mutter, haben mir aber leider Gottes nicht die feste Adresse gegeben, sondern wollten sich telefonisch bei mir melden. Ich habe sie meine Telefonnummer alles gegeben, aber sie haben sich bis heute leider nicht gemeldet. Sind Sie auch aus der Region Hannover? Bitte? Ob Sie auch aus der Region Hannover sind? Also, diese beiden Frauen, die also mit... Nein, Sie! Nein, ich wohne im Raum Frieden. Ich wohne eigentlich in Eiershausen. Wo liegt das etwa? Das liegt in der Nähe von Eifeld. Das gehört im Landkreis Hildesheim. Hildesheim. Landkreis Hildesheim ist das. Ja. Und liegt in den, gehört zur Samtgemeinde Frieden. Ja. Also alles Mögliche läuft über Eifeld. Mhm. Das ist das kleine Nässchen Eiershausen, Gemeinde Landwehr. Sind Sie denn mal in der Region Bielefeld? Nee, eigentlich nicht. Nicht? Nein, in der Region Bielefeld eigentlich nicht. Das Einzige, wo ich also jetzt mitgekriegt habe, wo also auch solche Schweinereien, wirklich sehr viele mit Tieren ablaufen, sind einmal oben in der Nähe von Celle. Denn diese Veterinärtierärztin, von der ich rede, die also wirklich ihr Unwesen überall treibt, die wohnt im Landkreis Celle und arbeitet auf dem Veterinäramt in Hildesheim. Mhm. Sie hatten versucht, gerichtlich gegen diese Repressalien vorzugehen, mit Polizei oder Strafanzeigen und so weiter? Ja, also was ich an Strafanzeigen gemacht habe, was ich an Disziplinarverfahren gemacht habe, ich habe sogar gegen die Richterin ein Disziplinarverfahren losgelassen. Ich habe eine Anzeige losgelassen. Ich habe überall von sämtlichen Gerichten, Richtern, Staatsanwälten, habe ich Bescheid gekriegt. Unsere Leute machen sowas nicht. Unsere Leute sind alle in Ordnung. Das wäre alles rechtens, ich hätte Schuld. Im Gegenteil, mir versucht man doch auf alle Art und Weise ein beizubiegen, dass ich hier Strafe zahlen soll und da Strafe zahlen soll. Was ist denn mit der Angelegenheit, wo Ihr Mann eine Pistole am Kopf hatte? Gab es da auch eine Strafanzeige? Ja. Aber da ist es also, da bin ich erstmal also Sturm gelaufen. Ich war zum Beispiel, weil ich die nicht unbedingt, weil der nämlich dabei gewesen ist, von unserem Dorfpolizisten aus Frieden. Zu dem wollte ich ja nun natürlich nicht unbedingt hingehen, weil der das sowieso, wie schon andere Anzeigen, unter den Tisch gefegt hat. Da bin ich hier in Hannover zur Polizei gegangen und wollte Anzeige machen. Da hat man mich weggeschickt mit der Begründung, sie wären für mich nicht zuständig. Und daraufhin habe ich gesagt, also wenn ihr gar nicht wollt, habe ich die Anzeige über die Staatsanwaltschaft Hannover gemacht. Habe ich an die Staatsanwaltschaft Hannover gewendet und habe da wirklich nochmal gegen alle Beteiligten, für alles, was vorgefallen ist, eine Anzeige gemacht. Und da kriegte ich eines Tages, nach ein paar Wochen, da waren bestimmt 10 Wochen vergangen, einen Brief, dass sie mich darum bitten möchten, keinen Schubverkehr weiter ihnen zuzusenden, da sie alles nach Hildesheim gegeben hätten. Beziehungsweise an die zuständigen Behörden, also unter anderem auch an die Polizei Frieden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Polizist aus Frieden selber seinen eigenen Kollegen in die Pfanne haut. Mhm. Die streiten alles ab. Im Gegenteil, wir haben sogar Strafanzeigen gekriegt, dass wir die Polizisten angeblich krankenhausgeschlagen und die Tierschützer geschlagen haben sollen. Krankenhausreif geschlagen. Krankenhausreif geschlagen haben sollen. Haben Anzeigen gekriegt. Sind Sie irgendwas schon mal angeklagt worden vom Strafgericht? Ja. Es ist also vom Strafgericht angeklagt worden, also dass wir die zusammengeschlagen haben. Wie ging das aus? Bis jetzt soll man nur Strafe zahlen. Und 2.500 Euro. Gab es ein Urteil? Ja. Aber mir, kein Urteil, sondern ein Beschluss. Also Strafbefehl? Nein, kein Strafbefehl, sondern da stand drauf Beschluss. Es wird beschlossen, dass unsere ganzen Angaben also falsch sind und dass wir also diese 1.500 Euro pro Person zahlen sollten. Und wenn wir die nicht zahlen würden gleichzusetzen mit Also ob der Strafbefehl. Und auf welche Situation bezieht sich dieser Beschluss, wo Sie angeblich die Polizei da krankenhausreif geprügelt hätten? Und zwar, das bezieht sich also hauptsächlich darauf, als man mich draußen gepackt hat, als man mich also mit dem Gummiknüppel also geschlagen hat, wo ich dann mit den Polizisten in die Weichteile zwar getreten habe, aber in diesem Zusammenhang wollen sie mich angeblich nicht in Handschellen gelegt haben. Ich soll also gleich, ohne irgendwas zu sagen, ohne darauf zu reagieren, auf irgendwas, ich soll also auf diese Polizisten und auf die Tierschützer losgegangen sein, mit einem anderen Knüppel, den ich mir irgendwo gegriffen haben soll, und soll damit auf die alle eingeschlagen haben. Und sie konnten sich angeblich überhaupt nicht wehren. Ich hätte mit diesem Knüppel alle geschlagen. Sie als Frau hätten wie viele Polizisten verprügelt? Ja. Wie viele Polizisten? 8 Stück. 8 Stück und die Damen und Herren vom Veterinärsamt? Ja, und dann also auch noch den, da war nicht noch einer mit dabei, der uns also auch schon seit Jahren, so seitdem wir dort wohnen, traktiert. Einer vom, vom Bauamt. Dann den Landrat, der war mit dabei. Dann also den von der Gemeinde Frieden, den ersten Vorturner. Wir waren da noch dabei. Oh weia. Es waren mir also jedenfalls auf alle Fälle außer der Polizisten noch 10 Mann. Achso, und dann den von der Villa Wuff aus Eindeck. Also Sie gegen 20 Leute. Ja, so ungefähr. Mit einem Knüppel. Ja, aber, einem Knüppel. Aber tatsächlich hatte die Polizei den Knüppel. Ja. Und Sie sind verurteilt worden. Ja, also ich soll zahlen. Mhm. Waren Sie bei der Verhandlung anwesend, bei dieser Strafverhandlung? Nein, um Gottes Willen. Die laden doch dann nicht so zu diesen Strafverhandlungen. Das wird alles unter den Tisch gefegt. Das wird einfach alles so klammheimlich gemacht. Ja, aber Sie hatten doch eine Strafanzeige. Und dann kam es doch zu einem Strafverfahren, nehme ich an. Ja, aber so zu einem internen Strafverfahren. Ich bin dann gegen dieses Strafverfahren angegangen, als ich das kriegte. Ich kriegte erstmal eine Anzeige. Ja. Bin gegen diese Anzeige angegangen. Daraufhin kam daraufhin kam eine Gegenanzeige, wo die behauptet haben, sie hätten die Tasche gekriegt, nicht ich. Dann bin ich dagegen angegangen. So, und dann wurde das also zusammengefasst in eins. Und dann kam am Ende dabei raus, nicht die Polizisten hätten geschlagen, sondern ich habe geschlagen. Und da bin ich auch nochmal gegen angegangen. Daraufhin kriegte ich sogar einen Strafbefehl, also dass ich in Knast sollte. Da bin ich wieder gegen angegangen. Und daraufhin sollte ich Strafe zahlen. Ist das denn, Da bin ich auch wieder gegen angegangen. Und jetzt ist es also so weit, dass ich also gerade letzte Woche also gekriegt habe, dass dieser Strafbefehl rechtens ist. Und ich sollte entweder 20 Euro im Monat bezahlen oder sie würden mich in den Griff stecken. Mhm. Aber so wenn man das alles zusammenrechnet, diese 20 Euro, die ich da zahlen muss oder zahlen soll, dann kommen ungefähr 10.000 Euro zusammen. Da steht nämlich genau drin, was ich da gekriegt habe, wie viele Sätze ich als 20 Euro bezahlen muss. Und das sind ungefähr 10.000 Euro. Und den gleichen Strafbefehl hat wohl bemerkt, der Mitbewohner, mit dem Sie gerade eben gesprochen haben, denn der soll die Polizisten genauso zusammengeschlagen haben. Er hat ja gesagt, aber unabhängig von mir, er hätte ja gesagt, er hätte einmal zugelangt. Ja, einmal zugelangt. Aber das taucht eigenartigerweise da drin überhaupt nicht auf. Er soll die also auf dem Weg in Handschellen quasi gefesselt, auf dem Weg zur Feuerwehr, so er die geschlagen haben. Mhm. Und mein Mann, der nun im Rollstuhl sitzt, dem sie die Knarre ans Gesicht gehalten haben, der soll also die Polizisten auch. Dem einen soll er die Finger in den Schrankkasten geklemmt haben. Und dem anderen sehen soll er geschlagen haben. Und mein Mann kommt aus dem Rollstuhl gar nicht hoch. Wie soll er den dann geschlagen haben? Er wäre angeblich bald durch das geschlossene Fenster gegangen. Mhm. Also, und vor allen Dingen, es ist Ganzen, also die erfinden jedes Mal irgendwas Neues. Wenn man denkt, naja gut, jetzt hat man sie klein, jetzt geben sie endlich irgendwas zu. Nein, die finden jedes Mal irgendwas Neues wieder, was denen einfällt, wo sie einen wieder versuchen, also wirklich an den Boden zu kriegen. Haben Sie sich mal beim Justizministerium beschwert? Ja, habe ich. Da habe ich auch einen Brief gekriegt, die könnten sowas überhaupt nicht sich vorstellen. Solche Sachen hätten sie überhaupt noch nicht gehört. Obwohl sich diese Fälle, gerade hier im Raum Hildesheim, die häufen sich im Raum Hildesheim. Es vergeht keine Woche, dass nicht irgendwo was in der Zeitung steht und wenn es irgendwelche Mitteilungen der Brüder Wuff sind, was angeblich vorgefallen ist. Und wenn man richtig hinterleuchtet, dann sind das genau solche brutalen Tierüberfälle wie bei uns. Kennen Sie andere Leute, die Sie kontaktieren können? Ja. Denen Ähnliches passiert ist? Ja. Machen Sie eine Liste mit Adressen und Kontaktdaten, Namen und, wenn es geht, Telefonnummern. Ja. Kann ich machen. Dann sprechen wir in einer Woche noch einmal darüber. Gut, mach mal. Danke, auf Wiederhören. Bitte. Tschüss. Wir wollen eine Gesellschaft, in der die Stärkeren sich entfalten können, damit den Schwächeren in unserer Gesellschaft geholfen werden kann. Das ist das Grundprinzip der sozialen Marktwirtschaft. Das müssen wir in unserem Land leben. Das hat sich in 60 Jahren bewährt und das muss fortgesetzt werden. Und meine Damen und Herren, Sie brauchen starke Abgeordnete hier vor Ort. Und deshalb bitte ich Sie, und da bitte ich auch wieder alle, die aus Kassel kommen und aus der Umgebung, hier aus Nordhessen, überlegen Sie noch mal genau, wer hat in den letzten Jahren etwas dafür getan, dass Ihre Region sich gut entwickeln wird? Hallo, ich bin der Pechvogel aus Königsbrunn, Christian Schäfer. Wenn diese Nachricht Sie erreicht, bin ich nicht mehr. Diesen Schritt musste ich unternehmen, da ein Polizist von der OK-Dienststelle des Polizeipräsidiums Schwaben auf mich und meinen Vater so derart losgegangen ist, dass es schlimmer nicht mehr ging. Der Zeitraum beträgt nun 20 Jahre. Ich musste diesen Schritt unternehmen, denn nur, wenn ich nicht mehr da bin, dann lässt er mich auch in Ruhe und kann mir bis dahin nicht folgen. Auch musste ich diesen Schritt unternehmen, um meine Eltern zu schützen. Der Polizist Klaus Eigner wollte mich, nun hat er mich, aber er soll nun endlich meine Eltern in Ruhe lassen. Die Unterlagen, mein Buch und die Beweise liegen bei und sollen veröffentlicht werden. Daraus geht meine gesamte Geschichte hervor. Ich wünsche mir, wenn es geht und wenn sich einer traut, eine Stiftung zu gründen mit folgendem Inhalt und Wortlaut: Einrichtung für Polizei und Justizgeschädigte. Auch habe ich noch eine kleine Bemerkung zu machen. Der Dritte Weltkrieg hat bereits begonnen, nur keiner merkt es. Hört endlich auf und lebt in Frieden auf dieser Welt. Take a deep breath.